die alle Klangen schwimmen vorbei. Sei Bewegung rührt ne schönes Gemüt und ich geh im Tritt bei Tritt. Tango, mein liebe Tango, nimm zu mein Herz, mein liebe Tango. Die blaue Nacht ist voll mit Wein, mir kann von Blau verhollen sein. Was für ein Tango, mein schönste Tango, bist du ein Glanz, ein Wunder Tango. Als du mir klingt und tanzt und fällt, siehst du geschehen sein in der Welt. Darf man bedanken die Nacht, sie haben Freude zugebracht. Tanzen mit mir die Landsmänner, Bild von einem Tanz geht noch schöner. Tango, wie groß ist dein Macht? Tanz in dich hab ich betracht. Gleich wie ein Eden-Musik, es ruft mich Leidenschaft. Ach ja, es klingt mein lieber Tango aus Nacht. Dann, wie alle Klangen schwimmen vorbei. Sei, Bewegung rührt ne schönes Gemüt. Ich geh im Tritt bei Tritt. Tango, mein lieber Tango, nimm zu mein Herz, mein lieber Tango. Die blaue Nacht ist voll mit Wein, wir können zum Blau verhollen sein. Was für ein Tango, mein schönster Tango, bist du ein Glanz, ein Wunder-Tango. Als du mir klingt und tanzt und gewählt, da geschehen sein